on fire out there. Oh god. Wo kommt die Flüssigkeit her? Hause. Feierabend, oder? Ich glaube, die Decke tropft oder sowas. Ich muss erst noch ein bisschen trocknen, bevor ich reinkomme. Mir rinnt der Schweiß die Kümmer runter! Du, wenn's nur da wäre. Zu viel Information. Oh yeah! Aha! Mensch, war ja richtig Training jetzt, oder? Ich hätte gedacht. Oh, der ist ja mit zu schaden. Oh. Der ist nicht wieder Arsch. Vagina. Vielleicht. Vagina. Klitoris! Oh, eine schöne Klitoris. Was machen diese komische Dingsbums da? Das ist eigentlich eine Haftmine, die Migo vorhin angebracht hat. Ah, sehr gut. Dann wird auch gleich, glaube ich, den Raum verlassen, um den VR-Pinkeln gehen zu müssen. Der clevere Migo. Ich verstehe.